Kommunisten stehen auf unseren schwarzen Listen. Am Tag X zur Stunde Null, da retten euch auch keine Bullen. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Marxisten, die unser Land regieren und Nigger und Türken integrieren. Doch wir stehen auf in Ost und West und kämpfen gemeinsam gegen diese Pest. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Doch auch weißen Abschaum kannst du sehen, an Aids und Drogen zugrunde gehen. Ihnen ist alles nur noch egal, uns nicht, denn wir haben ein Ideal. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Wir sind arische Kämpfer, weiße Patrioten, nationale Sozialisten gegen die Roten. Arische Kämpfer, arische Kämpfer, arische Kämpfer, wir sind arische Kämpfer.